SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Heute jährt sich der Beginn des Eichmann-Prozesses zum 60. Mal. Vom 11. April bis zum 15. Dezember 1961 wurde der ehemalige deutsche SS-Obersturmbannführer und Chef des Judenreferats der Gestapo, Adolf Eichmann, vor dem Jerusalemer Bezirksgericht für den millionenfachen Mord an Juden zur Verantwortung gezogen. Aus diesem Anlass sendet SWR 2 heute das dokumentarische Hörspiel Der Fall Ricardo Clement – Verhör eines Massenmörders von Jochen Lang. 15 Jahre lang hatte Adolf Eichmann unter dem Namen Ricardo Clement unbehelligt in Argentinien gelebt, bevor der israelische Geheimdienst ihn im Mai 1960 aufspürte, überwältigte und heimlich per Flugzeug nach Israel verschleppte. In einem Gefängnis bei Tel Aviv verhörte ihn der Polizeihauptmann Avner Less, Sohn eines Berliner Juden, der am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatte, Träger des Eisernen Kreuzes beider Klassen war und der als einer der letzten der jüdischen Gemeinde Berlins nach Auschwitz gebracht und dort vergast wurde. Die Verhöre zogen sich bis Februar 1961 hin. Zweckmäßigerweise wurden sie auf Deutsch geführt, der Muttersprache beider Männer. Fragen und Antworten wurden aufgezeichnet und dienten der Vorbereitung des Prozesses gegen Eichmann. Ein Auszug des Verhörs. Kein Wort Eichmanns und seines Vernehmers Less wurde geändert, wird im Hördokument von Jochen Lang nachgespielt. Sie hören nun Hans Kemner, Siegfried W. Kernen, Burkhard Klausner und Rolf Becker in der Regie von Hans Rosenhauer. Der Fall Ricardo Clement. Eine Dokumentation von Jochen von Lang. 1925. Adolf Hitler in seinem Buch Mein Kampf, Seite 772. Hätte man zu Kriegsbeginn und während des Krieges einmal 12 oder 15.000 dieser hebräischen Volksverderber so unter Giftgas gehalten, wie Hunderttausende unserer allerbesten deutschen Arbeiter aus allen Schichten und Berufen es im Felde erdulden mussten, dann wäre das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen. Im Gegenteil, 12.000 Schurken zur rechten Zeit beseitigt, hätten vielleicht 1 Million ordentlicher, für die Zukunft wertvoller Deutschen das Leben gerettet. Doch gehörte es eben auch zur bürgerlichen Staatskunst, ohne mit der Wimper zu zucken, Millionen auf dem Schlachtfeld dem blutigen Ende auszuliefern, aber 10 oder 12.000 Volksverräter, Schieber, Wucherer und Betrüger als kostbares nationales Heiligtum anzusehen und damit deren Unantastbarkeit offen zu proklamieren. Man weiß ja nicht, was in dieser bürgerlichen Welt größer ist. Die Trottelhaftigkeit, die Schwäche und Feigheit, oder die durch und durch verlumpte Gesinnung. Es ist wirklich eine vom Schicksal zum Untergang bestimmte Klasse, die nur leider ein ganzes Volk mit sich in den Abgrund reißt. 12. November 1933. Adolf Hitler vor Arbeitern der Berliner Siemenswerke. Und heute erleben wir dasselbe im ganz Großen wieder. Der Völkerstreit oder Hass untereinander. Er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf dem sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris und dann wieder in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die Einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. 13. September 1937. Adolf Hitler vor dem Reichsparteitag der NSDAP. Das eine ist hier festzuhalten. Es handelt sich bei dieser Rasse weder geistig noch moralisch um eine Überlegene, sondern in beiden Fällen um eine durch und durch Minderwertige. Wenn Skrupellosigkeit... Bravo! Denn Skrupellosigkeit, Gewissenlosigkeit können niemals gleichgesetzt werden einer wahrhaftigen genialen Veranlagung. 30. Januar 1939. Adolf Hitler vor dem Großdeutschen Reichstag. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Oktober 1943. Reichsführer SS Heinrich Himmler vor SS-Gruppenführern in Posen. Ob die anderen Völker in Wohlfahrt leben, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgeraten. Das sagt Ihnen jeder Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir Kleinigkeit. Und dann kommen sie alle die braven 80 Millionen Deutschen, jeder hat seinen anständigen Juden, sagt, alle anderen sind Schweine, der ist ein prima Jude. Und so gesehen, er ist durchgestanden, hat keiner. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Wir haben das moralische Recht. Wir hatten die Pflicht, unserem Volk gegenüber das zu tun. Dieses Volk, das uns umbringen wollte, umzubringen. Insgesamt können wir sagen, wir haben diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk getan. Und wir haben keinen Schaden in unserem Innern, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen. Der Fall Ricardo Clement. Der Massenmörder Ricardo Clement lebte 15 Jahre lang unbehelligt in Südamerika, genauer gesagt in Argentinien. Als er 1960 in einem Gefängnis bei Tel Aviv verhört wurde, hieß er wieder Adolf Eichmann. Der israelische Geheimdienst hatte den ehemaligen SS-Obersturmbannführer und Chef des Judenreferates der Gestapo aufgespürt, überwältigt und heimlich per Flugzeug ins Land der Juden verschleppt. Dort verhörte ihn der Polizeihauptmann Avner Less, Sohn eines Berliner Juden, der als Teilnehmer des Ersten Weltkrieges und Träger des Eisernen Kreuzes beider Klassen die Berechtigung erworben hatte, als einer der letzten der jüdischen Gemeinde Berlins nach Auschwitz gekarrt und vergast zu werden. Sein Sohn Avner war rechtzeitig nach Frankreich emigriert und schließlich mit anderen jüdischen Flüchtlingen nach Palästina gelangt. Dort hatte er nach Gründung des Staates Israel in dessen Polizei Karriere gemacht, um nun Ende Mai 1960 im Besucherraum eines Gefängnisses vor den Toren Haifas dem Mörder seines Vaters und eines Dutzend Verwandter gegenüber zu sitzen. Anwesend waren außerdem zwei Wächter. Sie hatten die Aufgabe, den Gefangenen und seinen Vernehmer nicht aus dem Auge zu lassen und eventuelle Tätlichkeiten zu verhindern. Die Verhöre zogen sich bis Februar 1961 hin. Zweckmäßigerweise wurden sie auf Deutsch geführt, der Muttersprache beider Männer. Fragen und Antworten wurden aufgezeichnet und dienten der Vorbereitung des Prozesses gegen Eichmann. Ein Auszug des Verhörs wird hier nachgespielt. Herr Eichmann, Sie wurden am 19. März 1906 zu Solingen im Rheinland geboren. Ihr Vater war dort Buchhalter der Straßenbahn-Elektrizitätsgesellschaft. Er wurde 1913 nach Linz an der Donau versetzt und war dort bis 1924 kaufmännischer Direktor der Linzer Straßenbahn- und Elektrizitätsgesellschaft. 1914 zog ihr Vater seine Familie nach Österreich nach. In Linz haben sie dann die Volksschule besucht, bis zur vierten Klasse, und dann die Realschule, auch bis zur vierten Klasse. Sie sind dann auf die höhere Bundeslehranstalt für Elektrotechnik, Maschinenbau und Hochbau gegangen, auch in Linz, 4 Semester. Ja, ich meine, Sie haben erzählt, dass Sie nach mehreren missglückten Berufsanläufen schließlich in Salzburg bei der Vacuum Oil Company als Reisevertreter arbeiteten und dann wegen Personaleinschränkungen entlassen wurden. In Ihrem Lebenslauf aber schreiben Sie, ich zitiere, im Juni 1933 wurde ich wegen Zugehörigkeit zur NSDAP gekündigt. Welche dieser zwei Versionen ist nun korrekt? Bevor ich aus Österreich als Sohn deutscher Eltern nach Deutschland ging, habe ich auf dem deutschen Konsulat in Linz gehört, dass ich wegen Zugehörigkeit zur SS entlassen worden bin. So nahm ich diese Version in der Folgezeit als die richtigere an. Als ich mich bei der SS-Standarte in Linz abmeldete, beim Rechtsanwalt Dr. Ernst Kaltenbrunner, gab er mir Briefe mit an unseren ins Reich emigrierten Gauleiter Bolleck in Passau. Dem Bolleck erzählte ich, warum ich herkomme, und fragte, ob er vielleicht einen Weg wüsste, der mich zur bayerischen Vacuum Oil führen würde. Da meinte er, es sei besser, wenn ich erst mal ein bisschen Soldat spielen würde. Es sei höchste Zeit, dass ich gehen lernte. Ich sagte mir, gut, wirst eben Soldat. Ich hatte ja für niemanden zu sorgen. Daraufhin wurde ich nach Kloster Lechfeld geschickt. War das eine Schule oder eine Kaserne? Ein ehemaliger großer Truppenübungsplatz, noch aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Wir marschierten dann Weihnachten 1934 von dort nach Dachau. Ich hatte es zu einem Stern auf dem Kragenspiegel gebracht, war Unterscharführer, also Unteroffizier. Und wie ging es in Dachau weiter? Dort war ein scharfer militärischer Zug an der Tagesordnung, so wie ich ihn bis dahin noch nirgends kennengelernt habe. Wir waren außerhalb des Konzentrationslagers untergebracht, in einem riesigen ehemaligen Munitionsverladungsschuppen. Das Konzentrationslager bewachten bayerische SS-Angehörige. Sie trugen am Kragenspiegel den Totenkopf. Wir Österreicher nannten sie die Totenköpfler. Das harte Leben bei der Truppe passte vielen nicht. Wie wenig mir die Härte ausmachte, zeigt ein Beispiel. Da war Strafexerzieren, und wie das so üblich ist, wurde immer wieder das später verbotene Robben durch Schilf und Kies befohlen. Schon nach den ersten Übungen hatten sich Leute dienstuntauglich schreiben lassen im Revier. Weil ich glaubte, es geschehe uns Unrecht, habe ich verbissen weitergerobbt, obwohl die Ellbogen durchgescheuert waren, und habe auf das Verbinden verzichtet. Nach der Mittagspause war weiter Strafexerzieren, und gleich war mein notdürftiges Pflästerchen weggerobbt. Kurz und gut, beide Ellbogen waren ohne Haut. So fiel ich auf und avancierte. Mir war das harte Leben bei der Truppe gleichgültig. Mir passte nur das Einerlei des Dienstes nicht. Ich hatte gehört, dass der Sicherheitsdienst des Reichsführers Himmler Leute aufnehmen würde. Ich dachte, das ist eine ordentliche Angelegenheit. Ich habe mich beworben, und eines Tages sagte man mir auf der Bataillonsadjutantur, dass ich dorthin kommandiert wäre mit sofortiger Wirkung. Nach Berlin, in die Wilhelmstraße 102. War dort die Zentrale des Sicherheitsdienstes? Wilhelmstraße 102 im Hohenzollernpalais war die Zentrale. Und jetzt kommt die große Enttäuschung. Ich stellte mir darunter vor, was ich in der Illustrierten gesehen habe. Hinter hohen Parteiführern fuhren SS-Kommandos her. Da stand man auf Trittbrettern, war Begleitkommando. Also ich verwechselte das Ganze mit dem Reichssicherheitsdienst. Nun aber führte man mich durch die Säle des Palais über glattes Parkett, vorbei an einem Sarg, in dem ein Gerippe lag. Später wusste ich, dass man mich durch das Freimaurermuseum geführt hatte. Als ich die großen Karteitrüge sah, bekam ich den ersten Horror vor dem, was ich später tat. Wir mussten Karten alphabetisch einordnen für eine Freimaurerkartei. Von der Freimaurerei hatte ich noch nie etwas gehört. Bei dieser Arbeit blieb ich, bis mich eines Tages Untersturmführer von Mildenstein fragte, ob ich nicht Lust hätte, zu ihm zu kommen. Wie nannte sich seine Abteilung? Juden. Das war ein völlig neues Aufgabengebiet. Der Untersturmführer von Mildenstein war ein Österreicher, machte nicht wie die meisten Vorgesetzten diesen schroffen, abgehackten Eindruck. Ich wurde sehr schnell warm mit ihm. Eine der ersten Sachen, die er mir gab, war ein Buch. Der Judenstaat von Theodor Herzl. Ich bekam den Auftrag, einen Extrakt herauszuziehen. Er sollte als SS-Leitheft gedruckt werden. Erinnern Sie sich noch an das genaue Datum? Ende 1934, September, kam ich zum SD. Das muss 1935 gewesen sein. In diesem Bericht habe ich sachlich dargestellt den Aufbau der zionistischen Weltorganisation, die Ziele des Zionismus, seine Hilfsquellen und seine Schwierigkeiten. Auch seine Förderung wurde unterstrichen, weil er unseren eigenen Wünschen insofern entgegenkam, als er eine politische Lösung anstrebte. Er wollte Grund und Boden haben, wo sich sein Volk endlich in Ruhe niederlassen könnte. Langsam reifte ich zum Fachmann in zionistischen Fragen heran. Ich bekam auch Zeitungen in Hebräisch. Die Zeichen konnte ich nicht lesen. Daraufhin habe ich mir ein Buch gekauft zum Lernen von hebräischen Lettern. Auch Vokabeln lernte ich. Das war 1935. Anfang 1936 bekam ich einen neuen Vorgesetzten, einen gewissen Dieter Wislizeni. Es gab auch einen räumlichen Umzug. Wislizeni etablierte sich in einem Zimmer, in einem zweiten ein gewisser Dannecker, ich im dritten. Zum ersten Mal wurden Monatsberichte verlangt. Der Dezernent Wislizeni musste die Berichte von Dannecker und von mir zusammenarbeiten und dieser Referatsbericht ging dann an den Chef, Standartenführer Dr. Six, ein Universitätsprofessor. Wie nannte sich diese Abteilung? Immer noch Amt 1, Amt Information. Dazu gehörten, soviel ich heute noch weiß, Kirchen, Juden, Kommunisten, Sekten, Freimaurerei. Ich hatte auch angefangen mit Kontakten zum Judendezernat des Geheimen Staatspolizeiamtes, das die exekutiven Maßnahmen traf. Ich hatte dort gebeten, dass ich ab und zu mal den einen oder anderen jüdischen Funktionär in einer Sache, wo ich nicht klarkam, befragen durfte. Zu diesem Zweck wurde dann ein Dr. Epstein in die Prinz-Albrecht-Straße 8 gerufen. Wurden Sie inzwischen befördert? Ich hatte es wohl bis 1936 zu 2 Sternen gebracht, war also Oberscharführer, Feldwebel und wurde 1937 Hauptscharführer. Den musste man nicht machen, konnte ihn auch überspringen. Ich habe ihn absitzen müssen. Wenn Sie etwas trinken wollen, bitteschön. Dankeschön. Danke sehr. Eines Tages las ich in der jüdischen Zeitung Heint einen Artikel über die Haganah. Daraus ging hervor, dass es sich um eine militärische Organisation der Zionisten handeln müsse, die illegal gegen die britische Mandatsmacht und gegen die Araber kämpfte. Meine Sympathien galten damals nicht den Arabern, sondern den Juden. Die Araber interessierten mich nicht. Mich interessierte, ein möglichst großes Kontingent Juden nach Palästina zu bringen. Mich interessierte jede Auswanderungsmöglichkeit. Doch das war alles nur Theorie. Ich konnte immer nur in Berichten zum Ausdruck bringen, was wünschenswert wäre. Die politische Lösung, das war die große Schwierigkeit. Wie können Sie von Auswanderung sprechen? Den Juden Deutschlands und später Österreichs und der Tschechoslowakei wurde es unmöglich gemacht, beruflich tätig zu sein. Da gab es die Kapitalfluchtsteuer. Nach der Kristallnacht wurden allen Juden riesige Geldstrafen auferlegt. Teilweise wurden sie durch Arisierung enteignet. War das nicht eine Zwangsauswanderung? Ja, es war eine Pression zur Auswanderung. Haben Sie Hitlers Mein Kampf gelesen? Nie ganz und nie gründlich. Waren Sie mit seiner Doktrin einverstanden? Ich muss sagen, dass ich damals zu denen gehörte, die begeistert waren. Denn ich bleibe immer, auch in diesem Fall, bei der Wahrheit. Und sah in dieser Machtergreifung immer selbstverständlich mit meinen damaligen jugendlichen Augen, sah ich darin einen Nationalismus, der mir zusagte. Hitler wetterte gegen Versailles, Arbeit und Brot wurde versprochen und später dann ja auch geschaffen. Herr Hauptmann, das würde zu weit führen. Das ganze Geschehen erzeugte in mir eine Freudigkeit, dass die Dinge nun anders werden würden. Das heißt, Sie stimmten der Doktrin Hitlers damals zu? Damals stimmte ich zu, jawohl. Wie war Ihre Einstellung zu dem Punkt, der den Juden das Recht absprach, deutsche Staatsbürger zu sein? Als ich in die NSDAP eintrat, habe ich mir über diese Detailsachen gar keine Gedanken gemacht. Es wurde auch nie darüber in Kameradenkreisen diskutiert. Die Bücher, die Sie über die Juden lasen, waren die auch kritisch? Die waren nur von Juden geschrieben. Nur das diente mir in meinem Studium. Wussten Sie, dass Hitler die Juden beschuldigte, die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg verursacht zu haben? Stimmten Sie dem zu? Um diese Zeit gehörte ich zu einer Kategorie Menschen, die sich ein eigenes Urteil überhaupt nicht bilden. Aber Ihre Einstellung muss doch auch antijüdisch gewesen sein. Das war ja vorgeschrieben. In der ersten Zeit war die Lösung der Judenfrage gar nicht das Wichtige gewesen. Uns in Österreich interessierte Arbeit und Brot, Freiheit, raus aus der Knechtschaft. Ging nicht der Judenhass wie ein Leitfaden durch Hitlers Buch Mein Kampf? Das ist möglich. Ich sagte ja, ich habe es nie gelesen, nie ganz durchgelesen, braucht es nicht. Dass der Judenhass da war, ist klar, Herr Hauptmann. Wie war die Situation Ende März 1938, gerade 2 Wochen nach der sogenannten Machtübernahme in Wien? Sie war insofern einfach, als man mir bei meiner Ankunft in Wien sagte, es sei alles versiegelt und verschlossen. Und die jüdischen Funktionäre sitzen in Haft. Zum ersten Mal passierte es mir, dass ich in die Praxis hineingestellt wurde. Beim SD-Oberabschnitt in Wien wurde mir bedeutet, ich hätte hier die Judenangelegenheiten zu bearbeiten. Ich habe mir gesagt, was im Altreich, wie man das damals nannte, gemacht wird, ist die Förderung der Auswanderung. Alles, was dazu dient, ist also erlaubt. Was taten Sie nun? In Deutschland hatte die zionistische Vereinigung freie Entwicklungsmöglichkeiten, soweit sie sich für die Auswanderung einsetzte. Und so musste ja irgendwie das jüdisch-politische Leben in Wien und für die, damals hieß es so, Ostmark, wieder in Gang kommen. Ich ließ mir eine Liste der jüdischen Funktionäre geben, die alle in Haft saßen, und bat, man möge mir doch einmal einige vorführen lassen, damit ich mich mit ihnen aussprechen könne. Ich war ja immer noch im SD und hatte keine exekutiven Vollmachten. Wenn ich was wollte, musste ich bei der geheimen Staatspolizei bittlich werden. Sie präsentierte mir einige Herren, aber die schienen mir zu alt, zu wenig energisch und zu wenig umsichtig. Bis ich auf Dr. Löwenherz stieß, Richard Löwenherz. Die Herren, die ich zuerst hatte, blieben in Freiheit. Dem Dr. Löwenherz gab ich Papier und Bleistift und sagte ihm, bitte schreiben Sie mal auf, wie Sie das Ganze zu organisieren gedenken. Tenor, forcierte Auswanderung. Eine Sache muss ich noch einflechten. Als Löwenherz aus der Haft vorgeführt wurde, sagte er in seiner Aufgeregtheit im Anfang etwas Unwahres. Da habe ich mich in der Unbeherrschtheit des Zorns, unter der ich normalerweise nicht leide, da habe ich mich hinreißen lassen und habe ihm eine Ohrfeige gegeben. Sie tat sicherlich nicht weh, denn über solche Schlagwerkzeuge verfüge ich nicht. Später, als ich schon Sturmbannführer war, habe ich den mir unterstellten Offizieren in Anwesenheit von Löwenherz den Vorfall erzählt und ihn um Entschuldigung gebeten, weil ich in meinem Dezernat nicht duldete, dass jemand tätlich angegriffen wird. Besagter Löwenherz brachte am nächsten Tag sein Konzept und ich fand es in Ordnung. Er schlug vor, dass er zum Amtsdirektor der israelitischen Kulturgemeinde bestellt wird, was ich dann auch befürwortete. Lief nun die Auswanderung? Sie steigerte sich in dem Maße, in dem die Nervosität der Juden wuchs. In dieser Nervosität wurden viele Wege unnütz gemacht. Andererseits wurden den auswanderungswilligen Juden aus einer vielleicht sadistischen Neigung heraus die Wege mutwillig erschwert. Doch da kam mir eine Idee. Ich stellte mir ein laufendes Band vor. Vorn kommen das erste Dokument und nacheinander die anderen Papiere drauf. Und rückwärts müsste dann der Reisepass abfallen. Meine Vorgesetzten richteten eine erste Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien ein, zu der alle behördlichen Instanzen, Polizei, Finanzministerium, Staatspolizei, Devisenstelle und so weiter, ihre Beamten entsenden mussten. An diesem laufenden Band saß auch die israelitische Kultusgemeinde Wien. Es wurde vorgeschlagen, einen sogenannten Auswanderungsfonds einzurichten für den Besitz, der nicht ins Ausland mitgenommen werden durfte. Wer gab dafür die Gelder? Das Geld kam aus dem Besitzvermögen der Juden, der abgeliefert werden musste. Auch habe ich Dr. Löwenherz mit anderen Herren laufend ins Ausland geschickt, damit sie zusätzlich Einwanderungsmöglichkeiten besorgen können und durch Vorträge Devisen mitbringen, die dann von der israelischen Kultusgemeinde zu einem Kurswert verkauft wurden, der dem Vermögen des auswandernden Juden entsprach. Ist der Kurs von Löwenherz bestimmt worden oder vom Finanzministerium? Von Dr. Löwenherz. Besser bemittelte Juden sollten also für Unbemittelte zahlen. So ist es zu verstehen, jawohl. Diese Methode stammt also nicht von Löwenherz, sondern sie ist diktiert worden von Ihnen und Ihren Ämtern. Insofern ist es richtig, Herr Hauptmann. Das Geld wurde reingebracht durch Löwenherz und übrige Funktionäre oder auf dem Schenkungsweg vom Ausland. Das heißt, die Juden wurden gezwungen, sich im Ausland Devisen schenken zu lassen. Und zu Hause mussten sie dann einen horrenden Preis dafür bezahlen. Profitiert hat schließlich nur die Reichsregierung. Denn die Juden wurden ärmer, wenn sie für 1.000 Pfund, die einen Wert hatten von 12.000 Mark, vielleicht 40.000 Mark zahlen mussten. Stimmt, stimmt, Herr Hauptmann. Ja, das ist ganz klar. Ich durfte schon erwähnen, dass diese Zentralstelle ein Novum in der deutschen Behördenmaschinerie darstellte. Und dies war Anlass für viele Besucher aus dem Altreich. Der damalige Chef der Sicherheitspolizei Heydrich kam ebenfalls. In die Zeit ihrer Tätigkeit fällt auch die sogenannte Reichskristallnacht. Erinnern Sie sich, wann das war? Das weiß ich eben leider nicht. Es muss schätzungsweise, ich glaube, im Herbst 1938 gewesen sein. Danach trat erhöhter Arbeitsanfall ein. Bis zu meiner Kommandierung nach Prag war die Zahl der ausgewanderten Juden aus Österreich auf 150.000 gestiegen. Insgesamt wurden es schließlich 240.000. Im Frühjahr 1939 wurde in Prag das sogenannte Protektorat Böhmen-Mähren eingerichtet und ich wurde dorthin kommandiert. Das Beispiel Wien wurde dort einfach kopiert. Ich hatte keine Schwierigkeiten mit den jüdischen Funktionären. Ich glaube auch nicht, dass sich einer von ihnen über mich beschweren würde, nicht einmal heute. Sie wussten, dass ich kein Judenhasser war. Ich bin kein Antisemit gewesen. Daraus habe ich nie ein Hehl gemacht. Die Zusammenarbeit war eine sachlich korrekte. Schon in der Volksschule hatte ich einen jüdischen Schulfreund. Und als wir das letzte Mal zusammen spazieren gingen, trug ich schon das Hoheitsabzeichen der NSDAP im Knopfloch. Und er fand nichts dabei. Wann kamen Sie zurück nach Berlin? Ich glaube, Anfang Oktober 1939 wurden mein ständiger Vertreter in der Zentralstelle Wien, der Hauptsturmführer Günther und ich, dorthin versetzt, um auch dort eine Zentralstelle einzurichten. Als Dienstsitz wurde uns die Kurfürstenstraße, ich glaube Nummer 116, zugewiesen, ein Haus, das früher irgendeiner jüdischen Institution gehörte. Ein Dr. Epstein hatte hier ungefähr dieselbe Funktion wie Löwenherz in Wien. Die Sache lief an, Allerdings war es inzwischen kurz vor Torschluss, der bezüglich der Auswanderung definitiv kam mit dem Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion. Die Auswanderung war jetzt schon außerordentlich erschwert. Tendenz lustlos. Sie suchten also eine neue Aufgabe. Mir wurde in jenen Tagen das Referat 4B4 übertragen, im Geheimen Staatspolizeiamt. Himmler und unter ihm Heydrich waren meine obersten Vorgesetzten. Das Amt 4 im Hauptamt Sicherheitspolizei leitete Gruppenführer Müller. Das Referat, das mir übertragen wurde, blieb in der Kurfürstenstraße Hauptsturmführer. Rolf Günther kümmerte sich um diese neuen Staatspolizeiarbeiten. Ich selber beschäftigte mich mit dem Madagaskar-Plan. Wie sind Sie darauf gekommen? Ich entsann mich Theodor Herzls Judenstaatsbemühungen und dass er sich einmal mit Madagaskar beschäftigt hatte. Die Zurückdrängung der Juden einerseits aus den einzelnen Lebensgebieten durch die Gesetzgebung und andererseits der Druck der Partei auf die nichtjüdische Bevölkerung bezüglich der Behandlung der Juden verbreiteten die Kluft immer mehr. Das würde Turbulenzen zeitigen. Das war wie ein Kessel voll Wasser, der erhitzt wird und kein Ventil hat. Ein solches Ventil wollte ich auf meinem kleinen Posten suchen helfen. Mit dem Madagaskar-Plan bot sich mir eine neue Lösung an. Mir schwebte eine außerjüdische Region Madagaskar vor. Was ich nun an Schwierigkeiten und zähen Verhandlungen anbahnte, 1000 Einwände seitens der Zentralinstanzen. Das Auswärtige Amt sprach der Sicherheitspolizei alles Recht auf einen solchen Plan ab, weil Madagaskar nicht Deutschland ist. Dort und auch in anderen Ämtern fand man keinen Kontakt zu der Sache. Wollten Sie alle Juden auf die Insel Madagaskar schicken? In Ihren Akten sprechen Sie mal von 4 Millionen Juden. Ja, nur das ist sicherlich auch nur Theorie gewesen. Ist Ihnen bekannt, dass früher schon Nachforschungen über Madagaskar angestellt wurden, zum Beispiel von einer polnischen Kommission? Nein, das weiß ich nicht. Die kam zu dem Resultat, dass man dort höchstens 15.000 europäische Familien ansiedeln könnte. Herr Hauptmann, habe ich nichts gehört davon. Ich habe mich hier verlassen darauf, was das Innenministerium gesagt hat. Mir war mit dem Madagaskar-Plan jede interessante Tätigkeit genommen. Ich bat um Versetzung auf die Stelle eines Polizeipräsidenten in einer Stadt. Gruppenführer Müller sagte mir, der Soldat kann sich auch nicht aussuchen, wo er kämpfen will. Später versuchte ich einige Male an die Front zu kommen, mit demselben Ergebnis. Gegen Ende 1940 liefen dann im Generalgouvernement Polen die Ghetto-Maßnahmen auf Hochtouren. Mit dieser Aktion hatte 4B4 nichts zu tun. Vielleicht können Sie jetzt erwähnen, was die Funktionen Ihrer Abteilung nun waren. Jawohl, jawohl. Als ich das Referat 4B4 übernahm, hieß es schlichtweg Judenangelegenheiten. Ich weiß nur nicht genau, hat es im Lauf der Jahre, bis die offizielle Bezeichnung weltanschauliche Gegnerbekämpfung hieß, hat es da die Bezeichnung Endlösung der Judenfrage gehabt. Das Wort Endlösung hat ursprünglich mit der physischen Vernichtung, auf die ich noch zu sprechen kommen darf, nichts zu tun. Das Wort schwebte mir schon vor, als ich das Madagaskar-Projekt in Angriff nahm. Wurde es schon damals Endlösung der Judenfrage genannt? Herr Hauptmann, ich weiß, dass das Wort Endlösung schon vorher usuell war. Es wurde dann mitverwendet von Heydrich oder Himmler. Das Referat bearbeitete, als ich es übernahm, die Aberkennung der Volks- und Staatsangehörigkeit und die Vermögensbeschlagnahme. Das war eine umständliche Bearbeitung. Das Vermögen hat die Staatspolizei nie gesehen, sondern nur die Akten. Wurde der Akt von Ihnen gegengezeichnet, ehe er weitergeleitet wurde? Oftmals wurde nur mit der Post unten abgezeichnet. Routinesachen, die gingen automatisch mit vorgedruckten Formularen. Die brauchte man gar nicht zu lesen. Sie erwähnten die Endlösung der Judenfrage. Wollen Sie jetzt darüber sprechen oder erst über den Russischen Krieg? Im Juni 1941, glaube ich, war der Kriegsbeginn gegen die Sowjetunion und, glaube ich, 2 Monate später mag es wohl gewesen sein, als Heydrich mich zu sich befahl. Er sagte mir, der Führer, also das mit der Auswanderung, Mit einem kleinen Speech vorher. Der Führer hat die physische Vernichtung der Juden befohlen. Und als ob er jetzt die Wirkung seiner Worte prüfen wollte, machte er ganz gegen seine Gewohnheit eine lange Pause. Ich weiß es noch heute. Ich hatte im ersten Augenblick gar nicht zu ermessen vermocht, die Tragweite, weil er seine Worte so sehr wählte. Doch dann wusste ich Bescheid und habe nichts darauf gesagt, weil ich dazu nichts mehr sagen konnte. Denn an solche Sachen, an so eine Gewaltlösung habe ich nie gedacht. Und dann sagte er, fahren Sie herauf zu Globocznik nach Lublin. Zu wem? Globocznik. Ehemaliger Gauleiter von Wien, war jetzt SS- und Polizeiführer im Distrikt Lublin im Generalgouvernement. Also, Heydrich sagte, fahren Sie zu Globocznik. Der Reichsführer hat ihm entsprechende Weisungen gegeben. Sehen Sie sich an, wie weit er mit seinem Vorhaben gekommen ist. Er benutzt, glaube ich, russische Tankgräben zur Vernichtung der Juden. Wie befohlen, fuhr ich nach Lublin und von da an einen Ort, der vielleicht Treblinka hieß. Dort bauten sie Holzhäuser, so groß wie ein Chalet mit 2 oder 3 Zimmern. Ein Polizeihauptmann erklärte mir alles und sagte, wie er das alles schön dicht gemacht habe, denn hier würde der Motor eines russischen U-Bootes arbeiten und die Gase dieses Motors würden hier hineingeführt und damit würden die Juden vergiftet. Ich bin keine so robuste Natur, die ohne irgendwelche Reaktionen etwas über sich in dieser Art ergehen lassen kann. Das war für mich ungeheuerlich. Wenn ich heute eine klaffende Schnittwunde sehe, dann kann ich nicht zusehen. Ich hätte kein Arzt werden dürfen. Ich habe dann Müller über diese Sache berichtet. Wann war das? Nach dem Kriegsausbruch mit Russland, also Herbst 1941. Ich bekam Befehl, nach Litzmannstadt zu fahren und zu berichten, was dort vor sich geht. Die Stadt heißt jetzt wieder Lodz. Die Kameraden schickten mich weiter nach Holm im Warteland. Ich habe dort einen Raum gesehen, vielleicht 5-mal so groß wie dieser hier. Da waren Juden drin. Die mussten sich ausziehen. Und dann fuhr ein Lastwagen vor, der ganz geschlossen war, wo die Türen aufgemacht wurden und fuhr gewissermaßen bis an eine Rampe ran. Und da mussten nun die nackten Juden hineingehen. Dann wurde der Wagen zugemacht und er fuhr los. Wie viele Menschen fasste der Wagen? Ich weiß es nicht genau. Ich habe nicht hingeschaut die ganze Zeit, ich konnte es nicht. Mir hat es genügt, das Schreien, und ich war viel zu erregt. Ich sagte das auch Müller bei meiner Berichterstattung. Ich fuhr dem Lastwagen nach und dann sah ich das Entsetzlichste, was ich in meinem Leben bis dahin gesehen hatte. Der fuhr an eine längliche Grube. Die Türen wurden aufgemacht und heraus wurden Leichen geworfen. Als ob sie noch lebten, so geschmeidig waren die Glieder, wurden reingeworfen. Ich sehe da noch, wie ein Zivilist mit einer Zange Zähne rauszieht. Und dann bin ich abgehauen. Haben Sie darüber schriftlich berichtet? Nein, das durfte ich nicht. Das wurde mir ausdrücklich verboten. Ich glaube, durch Heydrich. Waren das nur informative Reisen oder hatten Sie eine spezielle Aufgabe dabei? Keine Aufgabe, keine Aufgabe. Ich hatte weder eine Anordnung zu geben noch irgendwas. Was war die Aufgabe Ihrer Abteilung bei der Vernichtung? Die Evakuierung. Aber nicht im Generalgouvernement. Ja, Eichmann, Sie wollten von Ihren Besuchen in den Vernichtungslagern sprechen. Jawohl, jawohl. Müller sagte mir, in Minsk werden die Juden erschossen, möchte Bericht haben, wie das vor sich geht. Daraufhin bin ich nach Minsk gefahren. Als ich mich dort am Vormittag meldete, war die Sache schon fast vorbei, worüber ich heilfroh war. Ich sah gerade noch, wie junge Schützen Ich glaube, mit dem Totenkopf auf dem Kragenspiegel in eine Grube schossen, die vielleicht ein Ausmaß von, sagen wir, 4 bis 5 Mal so groß wie dieses Zimmer. Ich habe die... Jede Angabe ist in diesem Fall unverlässlich, weil ich die Sache nur gesehen habe, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen. Ich habe nur gesehen, weiter nichts, schossen hinein. Und ich sehe noch eine Frau, Arme rückwärts, und dann sind mir die Knie gewankt und ich bin weg. Der Graben war voll Leichen. Der war voll. Bin weg zu meinem Wagen eingestiegen und losgefahren. In Berlin habe ich Gruppenführer Müller berichtet. Zu ihm sagte ich, das ist keine Lösung der Judenfrage. Obendrein erziehen wir unsere Leute zu Sadisten. Wir brauchen uns gar nicht zu wundern, wenn das lauter Verbrecher werden. Müller hat mich angesehen mit einer Miene, die sagte, Eichmann, hast recht. Aber er konnte auch nichts machen. Wer hat diese Sache befohlen? Selbstverständlich der Chef der Sicherheitspolizei, Heydrich. Er muss aber auch seine Weisung vom Reichsführer gehabt haben, von Himmler. Und Himmler muss hier seine ausdrückliche Weisung von Hitler gehabt haben. Wenn Hitler das nicht angeordnet hätte, wäre er ja mit Bomben und Granaten irgendwo abgesaust. Hat Himmler denn nicht einen schriftlichen Befehl gegeben über die Entlösung der Judenfrage? Einen schriftlichen? Zur physischen Vernichtung. Habe ich nie einen schriftlichen Befehl gesehen, Herr Hauptmann. Ich weiß nur, dass mir Heydrich sagte, der Führer hat die physische Vernichtung der Juden befohlen. Und das waren nun die ersten Resultate. Das waren noch kleine Sachen, die ich jetzt erzähle. Ist Ihnen bekannt, dass im Herbst 1941 sowohl in Riga als auch in Minsk die nach dort deportierten Juden von Einsatzgruppen durch Erschießen liquidiert wurden? Es ist mir damals nicht bekannt gewesen, aber nachher ist es mir selbstverständlich bekannt geworden. Erhielten Sie laufend Nachrichten über die Einsatzgruppen? Jawohl. Ich habe nie gesagt, dass ich das nicht gewusst hätte, dass liquidiert wird. Bloß das Dezernat 4B4 hat damit nichts zu tun gehabt. Sie waren auch in Auschwitz. Müller sagte, ich soll es mir ansehen und berichten. Bei der Anfahrt sah ich große Gebäude, ein Riesenschornstein. Das ist schon fabrikmäßig gewesen. Lagerführer Hörst sagte, da ist Kapazität, 10.000. Ich habe mir die Sache der Vergasung nicht angesehen, konnte ich nicht, wäre wahrscheinlich aus den Latschen gekippt. Schon dachte ich, na, bin mal wieder so davongekommen. Da fährt der Hörst mich an einen großen Graben, weit über 100 Meter lang, und da war ein riesiger Eisenrost, darauf brannten Leichen. Da wurde mir schlecht. Sie waren dann noch einmal in Treblinka. Dann darf ich noch über diesen letzten Punkt dieser fürchterlichsten Sache sprechen. Habe Befehl bekommen, zu Globotschnik nach Treblinka zu fahren, das zweite Mal. Musste Müller berichten. Die Anlagen seien nun in Betrieb. Diesmal sah ich statt der kleinen Holzhäuser einen Bahnhof, eine Station wie irgendwo in Deutschland mit Schildern und so weiter. Ich bin nicht näher rangegangen. Habe gesehen, wie über Laufstäge mit Stacheldraht eingefasst eine Kolonne von nackten Juden in ein saalähnliches Gebäude gegangen sind. Zum Vergasen mit wie heißt dieses? Zyankali. Zyankali. Oder Säure. Blausäure. Sie erinnern sich an die Wannsee-Konferenz. Mir fällt ein, dass Sie dabei anwesend waren. Warum hat man dazu den kleinen Eichmann rangeholt? Brauchte Heydrich Ihre Informationen? Nein, die hat er vorher verlangt. Über die Auswanderungsangelegenheit. Die Konferenz war ja erst der Beginn der eigentlichen Tötungsgeschichten. Offiziell. Getötet wurde ja schon vorher. Sie behaupten, dass 1941 im November diese Vergasungsapparate in Auschwitz schon gearbeitet hätten. Stimmt. Es war die Konferenz, wo Heydrich seine Ermächtigung bekannt gab. Ich sehe in der Tatsache, dass man sie zur Wannsee-Konferenz herangeholt hat, einen Hinweis darauf, dass ihnen die Endlösung durch Vernichtung eine prominentere Rolle gab, als sie zugeben. Nein, nein, Herr Hauptmann, ich würde es ohne weiteres zugeben. Aber ich bin mit der Stenotypistin in einer Ecke gesessen und da hat sich niemand um uns gekümmert. Da waren wir viel zu klein. Ich würde den Mut haben, das ohne weiteres zu sagen, denn was kann mir schon passieren? Ich zitiere aus Ihrem Protokoll über die Heydrich-Rede. Anstelle der Auswanderung ist nunmehr als weitere Lösungsmöglichkeit, nach vorheriger Genehmigung durch den Führer, die Evakuierung der Juden nach dem Osten getreten. Diese Aktionen sind jedoch lediglich als Ausweichmöglichkeiten anzusprechen. Hier werden bereits jene praktischen Erfahrungen gesammelt, die im Hinblick auf die kommende Endlösung von wichtiger Bedeutung sind. Was heißt hier praktische Erfahrung? Die Konferenz ist am 20.01.1942 gewesen. Ich wurde 2 Monate später nach Globocnik geschickt. Leicht möglich, dass die damals dort schon getötet haben. Sie meinen, die praktischen Erfahrungen beziehen sich auf die schon vorgenommenen Tötungen? Es gab ja auch schon Einsatzgruppen. Natürlich ist schon getötet worden. Auf Seite 7 in Ihrem Protokoll sagt Heydrich, unter entsprechender Leitung soll nun im Zug der Endlösung die Juden im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Kolonnen unter Trennung der Geschlechter werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Was ist darunter zu verstehen? Ein völlig normales Sterben. Also Herzschlag oder Lungenentzündung. Wenn ich in diesem Augenblick sterben würde, ist das eine natürliche Verminderung. Wenn ein Mensch schwere physische Arbeit leisten muss, nicht genug zu essen bekommt, dann wird er so schwach, dass er einen Herzschlag bekommt. Das würde sicherlich als natürliche Verminderung gemeldet werden. Heydrich fährt in Ihrem Protokoll fort. Der verbleibende Restbestand wird, da es sich zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser eine natürliche Auslese darstellend bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus anzusprechen ist. Was bedeutet entsprechend behandelt? Diese Sache stammt von Himmler. Natürliche Auslese, das ist sein Steckenpferd. Ja, aber was bedeutet das hier? Getötet, sicherlich. Weiter heißt es im Protokoll, Staatssekretär Dr. Bühler, Amt des Generalgouverneurs, stellte fest, dass das Generalgouvernement es begrüßen würde, weil hier das Transportproblem keine Rolle spielt und arbeitsmäßige Gründe der Aktion nicht entgegenstehen. Von den in Frage kommenden 2,5 Millionen Juden sei überdies die Mehrzahl unfähig. Was will man damit andeuten? Er will andeuten, dass die getötet werden sollen. Wo bewahrten Sie den Brief Himmlers an Heydrich vom April 1940 auf, in dem Himmler die Endlösung befiehlt? Ein Brief Himmlers? Herr Hauptmann, ich kann mir nicht denken, dass Himmler das schriftlich gegeben hat. Wir wissen von der Wannsee-Konferenz, dass auch Heydrich das schriftlich gegeben hat, im Protokoll der Konferenz. Herr Hauptmann, Heydrich hat nicht von der Tötung gesprochen, nur vom Arbeitseinsatz. So hat er das getarnt. Gewiss, er drückte sich sehr delikat aus. Ich lese Ihnen jetzt eine Zeugenaussage vor, die Ihr zeitweiliger Untergebener Dieter Wislizeni unter Eid bei dem Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgericht in Nürnberg machte. Wislizeni sagte, Eichmann beschied mir dann, er könne mir diesen Himmler-Befehl schriftlich zeigen, wenn es mein Gewissen beruhigte. Er zeigte mir ein Schreiben Himmlers an den Chef der Sicherheitspolizei. Darin stand sinngemäß, der Führer habe die Endlösung der Judenfrage befohlen. Dieser Befehl war vom April 1942 und er war von Himmler persönlich unterzeichnet. Eichmann sagte mir dazu, dass er persönlich mit der Durchführung dieses Befehls beauftragt wäre. Nach diesen Ausführungen hätte ich also eine Sondervollmacht gehabt, die mich ermächtigt hätte, die gesamte Angelegenheit, Evakuierung und Tötung der Juden von mir aus zentral zu steuern. Das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt keinesfalls. Ich muss immer wieder dabei bleiben. Mit der Tötung habe ich nichts zu tun gehabt. Mit der Evakuierung, ja, da kann ich mich nicht daran vorbeibewegen. Aber mit der Ablieferung der Transporter an der Zielstation laut Fahrplankonferenz erlosch meine Zuständigkeit. Die Vernichtung war aber nicht möglich, wenn die Transporte nicht durchgeführt wurden. Bezüglich der Vernichtung der Juden... Bin ich nicht, ist überhaupt, ist nicht möglich, ist die Sicherheitspolizei nicht zuständig gewesen. Ich habe viel Schuld. Das weiß ich, Herr Hauptmann. Aber ich hatte mit der Tötung der Juden nichts zu tun. Ich habe nie einen Juden getötet. Ich habe auch nie einen Befehl zum Töten eines Juden gegeben. Ich bin schuldig, weil ich mitgeholfen habe an der Evakuierung. Dafür bin ich auch bereit zu büßen. Eine innere Beruhigungspille, möchte ich sagen, war für mich, nun ja. Es gehen ja auch gewaltige Kontingente der Evakuierung zum Arbeitseinsatz und die Altersgrenze ist ja auch festgelegt. Da später alles drunter und drüber ging, dass man die Evakuierten einfach reinpackte, dafür war ich nicht zuständig gewesen. Für die handgreifliche Evakuierung war ich nicht zuständig. Sagen immer, Sie seien für dies und das nicht zuständig gewesen. Ja, nur, das ist insofern richtig, als ich den Befehl bekommen habe, zu evakuieren. Nicht jeder jedoch, den ich evakuierte, wurde getötet. Sonst hätte man ja nicht 2,4 Millionen Juden nach dem Krieg anlässlich einer Zählung lebend wieder aufgefunden. Dass man noch Juden lebend gefunden hat, war nicht Ihr Verdienst. Wenn der Krieg noch länger gedauert hätte, wären wahrscheinlich auch diese 2 Millionen Juden nicht mehr am Leben gewesen. Ihr Plan war die komplette Exterminierung aller Juden. Ich habe mit diesem Plan nichts zu tun gehabt, Herr Hauptmann. Der Beihilfe bin ich selbstverständlich schuldig. Hier ist die Fotokopie eines Schreibens an Ihre Mitarbeiter in den besetzten niederländischen Gebieten. Jawohl, es ist von mir. Es nimmt Bezug auf einen Bericht, in dem mitgeteilt wurde, dass verschiedene Juden sich die Staatsangehörigkeit eines neutralen Auslands beschafft haben. Darauf haben Sie geschrieben, insofern bekannt wird, dass sich Juden darum bemühen, eine neue Staatsangehörigkeit zu erwerben, braucht hierauf keine Rücksicht genommen zu werden. Die betreffenden Personen sind vielmehr bevorzugt, nach dem Osten abzuschieben. Was beabsichtigten Sie mit diesem letzten Satz? Dass die Juden sich nicht mehr in den Besitz einer anderen Staatsbürgerschaft setzen. Dass man sie schon vorher abschiebt. Jawohl, jawohl. Hier ist ein Schreiben Ihrer Abteilung. Betrifft Abbeförderung von Juden aus Norwegen. Sie haben es unterschrieben. Jawohl. Es heißt hier, es ist beabsichtigt, Juden mit norwegischer Staatsangehörigkeit, die in der geschilderten merkwürdigen Weise von der schwedischen Regierung noch schnell eingebürgert werden, ohne Rücksicht darauf, in die laufenden Judenmaßnahmen einzubeziehen. Sie bringen also hier zum Ausdruck, dass der Versuch der schwedischen Regierung, Juden dadurch zu retten, dass sie ihnen schwedische Pässe verschaffte, unter allen Umständen unterbunden werden muss. Jawohl. Also, ich persönlich bringe es ja nicht zum Ausdruck, sondern der Sachbearbeiter. Ich habe selbstverständlich unterschrieben. Welche Aufgabe hatte Ihre Gruppe 4B4 in Beziehung zu Auschwitz? Eigentlich überhaupt keine, Hauptmann. Nur dann, wenn der zuständige Mann im Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS angegangen wurde, wohin die Transporte zu kommen hätten. Was bedeutet Sonderbehandlung? Und wer wurde ihr unterzogen? Sonderbehandlung ist... Tja, von wem stammt der Ausdruck? Was bedeutet das? Sonderbehandlung ist Tötung. Sicherlich stammt er von Himmler, aber bitte, ich habe keine Beweise dafür. Möglich von Heydrich. Wissen tue ich's nicht. Ich reime mir das so zusammen. Sie wussten, dass Sonderbehandlung Tötung bedeutet? Das wusste ein jeder, Herr Hauptmann. Wer führte die Listen der Juden, die nach Auschwitz abgeschoben wurden und die der Sonderbehandlung verfielen? Das müsste die evakuierende Behörde gemacht haben, denn 4B4 hat ja nicht evakuiert, nur transportiert. Bekamen Sie Abschriften der Listen? Nein, nie eine Liste. Sie stellten lediglich die Transporte zusammen. Nicht die Transporte, Herr Hauptmann, sondern den Fahrplan für die Transporte. Die Transporte stellte die evakuierende Behörde zusammen. Wie viele Juden wurden in Auschwitz getötet? Lagerführer Höss soll gesagt haben, er habe 4 Millionen Juden getötet. Ich hielt diese Zahl bisher für übertrieben hoch, aber wenn wir jetzt von der Zahl überhaupt sprechen wollen, ob das 1 Million ist oder ob es 4 Millionen oder 100 sind, ist im Prinzip ja egal. Ich lese jetzt aus dem Nürnberger Prozess die Aussage von Wilhelm Bruno Warneck aus dem Amt 4 des Reichssicherheitshauptamtes vor. Seine beschworene Aussage. Eichmann hat schon zu Lebzeiten Heydrichs eine dominierende bzw. absolute Sonderstellung, die sich ständig erweiterte, eingenommen und auf dem gesamten Judensektor völlig selbstständig gehandelt. Er war dann nach dem Tod Heydrichs bis zum Schluss Himmler unmittelbar verantwortlich. Ich unterstand Himmler nie direkt. Ich bin 3-mal zu Himmler befohlen worden. Mein unmittelbarer Vorgesetzter ist Gruppenführer Müller gewesen. Im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher sagte Höss: Eichmann lernte ich kennen ungefähr 4 Wochen, nachdem ich den Tötungsbefehl vom Reichsführer bekommen hatte. Eichmann kam nach Auschwitz, um mit mir die Durchführung des Befehls zu besprechen. Alle weiteren Weisungen bekam ich von ihm. Das kann von A bis Z nicht wahr sein. Um diese Zeit habe ich mit Himmler noch gar nichts zu tun gehabt, sondern ich wurde, wie ich das ausführen durfte, zu Heydrich befohlen, als er mir sagte, der Führer habe die Vernichtung der Juden befohlen. Sie wollen immer die Sache darstellen, als ob Sie lediglich ein Transportoffizier gewesen wären. Wie aus den bisher hier gezeigten Dokumenten hervorgeht, war Ihre Aufgabe weit größer. Ob Sie nun aufgrund eines Befehls handelten, ist meines Erachtens belanglos. Stimmen Sie dem zu? Herr Hauptmann, das Dezernat 4B4 hat nie Tötungsbefehle bekommen, nie. Es ist der rein transportmäßige Teil gewesen, zu dem selbstverständlich die Voraussetzungen notwendig waren. Es mussten Richtlinien erstellt werden. Die Evakuierungsbehörde musste ja wissen, was und welcher Personenkreis. Das hat, das muss ich zugeben, das Referat an diese Stellen gemäß den vorliegenden Befehlen weitergegeben. War das nicht rein transportmäßiger Natur? Natürlich nicht rein. Aber die Richtlinien waren ja die Voraussetzungen überhaupt zur Durchführung. Es war eben eine Sonderaufgabe, die gelöst werden musste, die Vernichtung der Juden. Ich zeige Ihnen jetzt ein Dokument mit der Unterschrift Ihres Vertreters Theo Dannecker in Frankreich. Er schreibt am 10.03.1942 ein Vermerk betreffs Deportation von 1000 Juden nach dem Osten. Bei der Judenreferentenbesprechung am 4.03.1942 in Berlin habe ich erneut auf die Dringlichkeit sofortiger Deportierung der in Compiègne einsitzenden Juden verwiesen. Obersturmbannführer Eichmann hat Abnahme dieser Juden noch im März zugesagt. Besondere Weisung des SS-Obersturmbannführers Eichmann gemäß sollen in Mischehe lebende Juden vorläufig von der Deportation verschont bleiben. Sind die hier gegebenen Anweisungen, die Frage der Mischehen und so weiter, mit transporttechnischen Problemen verbunden? Das sind grundsätzliche. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Musste irgendwo gefällt werden. Denn da war ja nichts gefällt gewesen. Noch ein Vermerk Danneckers vom 21.07.1942. betrifft Judenschub. Am 20.07.42 riefen SS-Obersturmbannführer Eichmann und Obersturmführer Nowak hier an. Mit Eichmann wurde die Frage des Kinderabschubs besprochen. Er entschied, dass sobald der Abtransport in das Generalgouvernement wieder möglich ist, Kindertransporte rollen können. Da entsinne ich mich. Diese Generalentscheidung für diese Kinder hat damals Himmler persönlich getroffen. Hat das etwas mit transporttechnischen Fragen zu tun? 4000 Kinder, die in die Vernichtungslager geschickt werden. Ja, Herr Hauptmann. In diesem Fall geht es ja um die Richtlinien zur Durchführung der Transporte. Die Stellen mussten ja mit Richtlinien versehen werden und die musste ich mir einholen. Glauben Sie, dass 14-jährige Kinder vollwertige Arbeitskräfte sind und dass sie in einem Vernichtungslager wie Auschwitz durchhalten können? Herr Hauptmann, diese Richtlinien hat der Reichsführer befohlen. Ich habe diese Richtlinien nicht befohlen. Ich frage Sie, ob Sie glauben, dass das vollwertige Arbeitskräfte sind, die 14-jährigen Kinder. Natürlich glaube ich es nicht. Höchstens in Ausnahmefällen. Ist daraus nicht zu ersehen, dass es die Absicht war, diese Kinder nach Ankunft sofort zu vergasen? Herr Hauptmann, ich habe es nicht befohlen. Lesen Sie diese Fotokopie. Ein Telegramm aus Belgrad vom 12.09.41 an das Auswärtige Amt. Es betrifft die Juden in Serbien. Ja. Darin wird dem Auswärtigen Amt gemeldet, dass in Serbien die Unterbringung von Juden in Arbeitslagern bei den jetzigen inneren Zuständen nicht möglich sei, da die Sicherung nicht gewährleistet sei. Die Judenlager würden nur die Truppe gefährden. Daher ist die sofortige Räumung des Lagers in Schabatz von 1200 Juden notwendig. Abschiebung von zunächst männlichen Juden sei wesentliche Voraussetzung für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände. Nach Auskunft Obersturmbannführer Eichmann Aufnahme in... Was könnte das heißen? Russland. In Russland und Generalgouvernement unmöglich. Eichmann schlägt das Schießen vor. Erschießen vor. Ja. Dann werde ich die Sache eben weitergegeben haben. Zur Klarheit will ich hier noch angeben, nicht ich habe den Befehl des Erschießens von mir aus gegeben, sondern ich habe die Sache auf dem Dienstweg behandelt und die Auskunft meiner Vorgesetzten ist eben gewesen, erschießen. Ein Brief vom 27.09.43 betrifft die Jüdin niederländischer Staatsangehörigkeit Caroline Simons, die gern nach Italien gegangen wäre. Darin steht, aufgrund der inzwischen eingetretenen politischen Veränderungen, Mussolini war gestürzt, liegt meines Erachtens keine Veranlassung mehr vor, der Ausreise der oben genannten Jüdin näher zu treten. Ich habe daher meine Dienststelle in Den Haag angewiesen, die Simons umgehend zum Arbeitseinsatz nach dem Osten zu verbringen. Ist das Ihre Unterschrift? Ja, ein Sachbearbeiter hat es aufgesetzt und ich habe es unterschrieben, im Auftrag. Zum Arbeitseinsatz nach dem Osten, das bedeutet ein KZ, Auschwitz. Sie waren doch nur für Transportaufträge zuständig. Das ist die Aufgabe gewesen. Diese Dokumente zeigen doch, dass Sie Vollmachten hatten. Das ist richtig, Herr Hauptmann. Nur persönliche Entscheidungen sind das auch nicht gewesen. Wäre ich nicht dort gesessen, irgendjemand anderer hätte genau dieselben Entscheidungen treffen müssen, aufgrund der vorliegenden Weisungen. Ich habe überhaupt nichts zu entscheiden gehabt. Das nächste Dokument betrifft die Evakuierung der rumänischen Juden. Das ist ein Telegramm des deutschen Gesandten Rinteln aus Bukarest an das Auswärtige Amt. Lesen Sie. Es ist vorgesehen, die Juden aus Rumänien in laufenden Transporten nach dem Distrikt Lublin zu verbringen, von wo der arbeitsfähige Teil arbeitsmäßig eingesetzt wird, der Rest der Sonderbehandlung unterzogen werden soll. Es ist Vorsorge getroffen, dass diesen Juden nach Überschreiten der rumänischen Grenze die Staatsangehörigkeit verloren geht. Was bedeutet, dass der Rest der Sonderbehandlung unterzogen wird? Er wird getötet. Das ist die Sprachregelung. Und worauf bezieht sich, es ist Vorsorge getroffen, dass diesen Juden nach Überschreiten der rumänischen Grenze die Staatsbürgerschaft verloren geht? Das wird irgendeine Stelle verlangt haben. War das nicht Ihre Amtsstelle? Wurden die Leute staatenlos, folglich konnte man sie deportieren und niemand kann sagen, ihr habt rumänische Staatsbürger in die Vernichtungslager geschickt. Diese Bedingung wird das Auswärtige Amt gestellt haben. Jede Zentralinstanz hat ihre Zuständigkeit haarscharf und sehr hart verteidigt. Wäre das nicht so gewesen, hätte ja der ganze Schreibkram nicht stattzufinden brauchen. Und daraus resultieren eben heute diese zentnerschweren Akten. Die Deutschen waren immer für ihre Gründlichkeit bekannt. Auch in der Vernichtung. Ich darf bei dieser Gelegenheit pro domo sprechen. Ich bin weder Judenhasser noch Antisemit. Als in meiner Abwesenheit, während ich in Ungarn war, der Kommerzienrat Storfer aus Wien von der Staatspolizeileitstelle Wien nach dem Konzentrationslager Auschwitz verbracht wurde, habe ich mich mit dem Wiener Gestapo-Chef diesbezüglich zusammengesetzt. Denn er wusste, dass Storfer jahrelang im jüdischen Leben tätig war und keinesfalls in ein KZ hätte gesperrt werden dürfen. Waren Sie in Auschwitz wegen Dr. Storfer? Ich hatte in Berlin ein Fernschreiben vorgefunden vom Auschwitzer Lagerführer Höss, dass Storfer dringend bittet, mich sprechen zu dürfen. In Wien sagte man mir, er hat sich ungeschickt benommen, er wollte flüchten, hat sich versteckt. Und da haben die Beamten zugegriffen. Da habe ich mir gesagt, der Mann war immer ordentlich gewesen, da fahre ich hin. Nach einem Befehl des Reichsführers, wer drin war, durfte nicht wieder heraus. Konnte nichts gemacht werden. Sie konnten also nichts für Dr. Storfer tun. Höss sagte, er wurde einem Arbeitsblock zugeteilt. Storfer ist geholt worden, hat mir sein Leid geklagt. Ich habe gesagt, tja, mein lieber guter Storfer, was haben wir denn da für ein Pech gehabt? Ich habe ihm auch gesagt, ich kann Ihnen wirklich gar nicht helfen. Wegen eines Befehls des Reichsführers. Dann sagte er mir, er möchte doch bitten, ob er nicht arbeiten brauchte. Es wäre Schwerarbeit. Da habe ich Höss gesagt, arbeiten braucht Storfer nicht. Sagte Höss, hier muss jeder arbeiten. Da sagte ich, gut, ich werde eine Aktennotiz anlegen, dass Storfer hier mit dem Besen die kleinen Kieswege in der Gartenanlage vor der Kommandantur in Ordnung hält. Und dass er das Recht hat, sich jederzeit auf eine der Bänke zu setzen. Sagte ich, ist das Recht, Herr Storfer? Da war er sehr erfreut. Das war auch für mich eine große innere Freude gewesen. Sie wissen, was mit ihm geschehen ist? Als ich wieder mal von Ungarn zurückkam, hörte ich, dass Storfer erschossen worden ist. Herr Eichmann, sahen Sie in der Frage des Seins oder Nichtseins des deutschen Volkes die Lösung darin, dass das ganze jüdische Volk, die ganzen Juden in Europa vernichtet werden müssen? Herr Hauptmann, wenn man mir um jene Zeit gesagt hätte, dein Vater ist ein Verräter und ich hätte ihn zu töten, hätte ich das auch getan. Ich habe damals stur meinen Befehlen gefolgt und darin habe ich meine Erfüllung gefunden. Wenn aber ein Untergeordneter einen eklatant illegalen Befehl ausführt, trifft Ihnen dann nicht die Verantwortung? Während des Krieges gibt es nur eines, Gehorsam. Wer nicht gehorcht, kommt vors Kriegsgericht. Gehorcht einem falschen Befehl, muss der Befehlsgeber zur Rechenschaft gezogen werden. So war das immer gewesen. Als man nach dem Krieg Ihrem Mitarbeiter Wislizeni den Prozess machte, wurde er gefragt, wie viele Juden, über deren Schicksal Sie persönlich Bescheid wissen, wurden der Endlösung unterworfen. Er antwortete, die genaue Zahl lässt sich für mich außerordentlich schwer feststellen. Eichmann persönlich sprach immer von mindestens 4 Millionen Juden, manchmal sogar von 5 Millionen Juden. Das habe ich im Wesentlichen gesagt, Herr Hauptmann. Wislizeni wurde dann noch gefragt, ob Sie damals etwas über die Zahl der getöteten Juden zusätzlich gesagt hätten. Er antwortete, Eichmann drückte das in einer besonders zynischen Weise aus. Er sagte, er würde lachend in die Grube springen, denn das Gefühl, dass er 5 Millionen Menschen auf dem Gewissen habe, wäre für ihn außerordentlich befriedigend. Das ist Theater. Theater. Das ist nichts anderes dazu zu sagen als Theater. Diese Sache hier, ja. Herr Hauptmann, der letzte Passus, vorher Selbstmord und so weiter und so weiter, das ist die letzte Ansprache gewesen, die ich an meine Leute hielt. Was ich da gesagt habe, das muss nicht wörtlich stimmen, aber sinngemäß stimmt es ganz genau, denn das ist mein Resümee gewesen damals in der, wie soll ich sagen, in der Weltuntergangsstimmung, in der ich lebte, die dann einige Tage einen Schock, nicht einen Nervenschock, sondern einen moralischen Schock hervorrief. Das Reich ist kaputt, es hat alles nichts genutzt, es ist alles umsonst der ganze Krieg. Das habe ich da gesagt, was ich angegeben habe. Aber das ist Theater. Nie gesagt, Herr Hauptmann. Die Grube ist das Einzige, was stimmt. Die Grube, das stimmt, das habe ich gesagt. Nicht in diesem Zusammenhang. Aber nicht in diesem Zusammenhang. Das war überhaupt nicht zynisch. Im Gegenteil. Ich war in einer Stimmung gewesen, die Zynismus gar nicht mehr aufkommen ließ. Die nur noch ein tiefes Weh hatte, weil die Millionen Opfer auf unserer Seite, auch die Millionen Opfer auf der feindlichen Seite, und da erwähnte ich auch die rund 5 Millionen, das stimmt. Die Zahl der 5 Millionen habe ich gesagt. Eines habe ich gesagt. Aber 5 Jahre haben sie gegen das Reich anrennen müssen. Das war das Einzige. Aber von wegen Zynismus. Können Sie mir genau sagen, von wann bis wann Sie in Ungarn waren? Ja, seit 19. März 1944. Weil ich Geburtstag hatte, weiß ich diesen Tag so genau. Und ich bin am Heiligen Abend 1944 um 3:30 aus Budapest in den Westen gegangen. Wurden Juden aus Ungarn vor dem Kommen ihres Sonderkommandos nach Budapest von der ungarischen Regierung deportiert? Das glaube ich nicht. Bei einer zwanglosen Zusammenkunft mit einem Glas ungarischen Weins teilte ich 2 Staatssekretären aus dem ungarischen Innenministerium mit, dass Himmler einen Befehl für die deutsche Polizei gegeben habe und dass er es gern sehen würde, wenn die Juden in Ungarn von Ost nach Westen evakuiert und nach Auschwitz verbracht würden. Einige Male hat die ungarische Gendarmerie Verladungen durchgeführt, ohne dass rechtzeitig ein deutscher Beobachter zur Stelle sein konnte, und dabei wurde in die Waggons hineingeprügelt. Auschwitz hat sich dann beschwert, weil die Häftlinge mehr tot als lebendig ankamen. Und auf dem Dienstweg wurden die Beschwerden weitergeleitet an das Referat 4B4, auch weil die Leute keine Transportverpflegung bekommen hatten und halb verhungert ankamen. Ist es richtig, dass während der Monate Juli bis Oktober 1944 keine Judentransporte aus Ungarn durchgeführt wurden, weil die Regierung des Ministerpräsidenten Lakatosch dagegen war? Ein ganzes Vierteljahr? Das käme mir etwas lang vor. Dass laufend Schwierigkeiten waren, das weiß ich auch. Und ich weiß vor allem, dass sie weniger von Seiten der ungarischen Regierung kamen, sondern weil die Eisenbahnstrecken von den laufenden Bombardierungen unbrauchbar gemacht worden sind. Sie erinnern sich, dass dann ein Regierungsumsturz war und dass Horthy von Hitler abgesetzt wurde? Jawohl, stimmt. Und dass dann Schalosch hier ans Ruder kam? Ja, das stimmt. Wurde dann wieder mit Deportationen angefangen? So wird es wohl sein. Sie hatten dann ein Gespräch mit Himmler? Himmler ließ sich von mir Bericht geben. Er sagte dann auch, übrigens, in Gegenwart von SS-Standartenführer Kurt Becher, dass er optimistisch wäre im Hinblick auf den Kriegsausgang. Er sagte ferner, wenn er es nochmal zu tun hätte, würde er das ganze Konzentrationslagerwesen nicht mehr in der bisherigen Form machen, sondern nach englischem Muster. Ich glaube, auf diese Besprechung hat er gesagt, dass er Befehl gegeben hat, nicht mehr zu vergasen. Wurde Ihnen dabei das Kriegsverdienstkreuz zweiter und erster Klasse verliehen? Ich bekam es, ja. Für die... das Kriegsverdienstkreuz erster Klasse mit Schwertern, als ich mit Becher beim Reichsführer war. Ich habe hier die Aussagen von Standartenführer Kurt Becher, die er während seiner Vernehmung am 10. Juli 1947 gemacht hat. Ich lese Ihnen einige Stellen vor. Nun möchte ich noch einiges sagen über die gemeinsame Besprechung bei Himmler mit Eichmann im Quartier in Triberg. Herr Himmler hat in meinem Beisein Herrn Eichmann 10 Minuten empfangen und ihn angeschrien: Wenn Sie bisher Juden ermordet haben und ich Ihnen jetzt befehle, Juden zu pflegen, dann erklären Sie mir, ob Sie diesen Befehl ausführen oder nicht. Herr Eichmann hat gesagt: Jawohl, Reichsführer, und ist versteinert. Himmler hat ihn dann nach weiteren Besprechungen entlassen und ich bin bei ihm geblieben. Ich habe dann Himmler beinahe auf Knien gebeten: Um Gottes Willen, biegen Sie das mit dem Eichmann wieder gerade, bevor er das Quartier verlässt. Der Mann macht alles gegen Ihre Befehle. Ich weiß einen Weg, verleihen Sie ihm das Kriegsverdienstkreuz erster Klasse mit Schwertern. Das ist geschehen und Herr Eichmann war versöhnt. Soweit also die Aussage Bechers. Das ist erlogen, von A bis Z. Der Reichsführer hat mich in keinster Weise angeschrien vor Becher, sondern die Behandlung war völlig normal, sachlich, korrekt gewesen. In keinster Weise angeschrien, in keinster Weise. Und dann möchte ich mal den Reichsführer SS sehen, wenn er feststellt, dass ich mich seinen Befehlen entgegensetze. Da wäre ich ja gar nicht mehr rausgekommen aus der Feldkommandantur. Was war der Inhalt der Unterredung, die Sie mit Himmler hatten? Ich bekam den Befehl, mit Becher nach Ungarn zu fahren und ich glaube, es war der Stopp gewesen, der Stoppbefehl für die Transporte. Hier habe ich einen Situationsbericht des deutschen Gesandten in Budapest an den Reichsaußenminister. Daraus geht hervor, dass die ungarische Bevölkerung nicht gerade begeistert war von der Judenpolitik. Ja, nur es war nicht meine Aufgabe, die Interessen der ungarischen Zivilbevölkerung zu beachten. Meine Aufgabe war, die Befehle, die ich hatte, Herr Hauptmann, ich musste diese Befehle durchführen. Wie verhielten Sie sich, wenn Juden über die ungarische Grenze flohen, um sich vor der Deportation zu retten? Nach meinem Befehl war ich gehalten, dass evakuiert wurde und nicht, dass die in Ungarn ansässigen Juden alle fliehen. Wenn in einem Krieg Leute, ob Juden, Ungarn oder Deutsche, sich absetzen, so ist es ganz selbstverständlich, dass gegen solche Kräfte eingeschritten werden muss. Was bedeutet Abschluss der ganzen Aktion? Das hieß selbstverständlich völlige Freimachung Ungarns von Juden. Einschließlich Babys, kleinen Kindern und Greisen. Einschließlich. Aber an Budapest ist nicht rangegangen worden. Beweisen nicht die Dokumente, dass es der Plan war, 500.000 Juden innerhalb von 4 Monaten völlig herauszuscheren und zu deportieren? Das heißt, dass Ihre Aktion unter größter Pression durchgeführt wurde? Jawohl. Ja, was war denn noch von den Juden Europas übrig? Es war ja nur noch Ungarn da. Wie verhielt es sich mit dem Fußmarsch von 10.000 Juden von Ungarn nach Österreich? Die gesamte Bahnstrecke von Budapest nach Österreich war durch Bomben zerstört. Auch der Notbetrieb wurde dauernd durch Bomber der alliierten Luftwaffe angegriffen. Da sagte der ungarische Staatssekretär Endre: Dann wird eben im Fußmarsch nach Wien gegangen. Von dort gibt es wieder Anschluss. Wie viele von den 10.000 kamen ungefähr an die Grenze? Da ist, glaube ich, nicht viel gestorben. Außer, dass sicherlich einige eben normal gestorben sind. Sagten Sie nicht, es wäre eine traurige Sache gewesen? Ja, traurig, wenn Zivilisten so dahin wanken, die letzten Kilometer. Ich selber habe es nicht gesehen. Wollen Sie dieses Dokument durchlesen und sich dazu äußern? Ein geheim erklärtes Schreiben des deutschen Gesandten in Budapest an das Auswärtige Amt. Er berichtet hier: Mein Verhandlungsergebnis mit dem neuen ungarischen Innenminister. Und zwar sollen 50.000 männliche arbeitsfähige Juden im Fußmarsch nach dem Reichsgebiet gebracht werden. Bei Überschreiten der Reichsgrenze soll ein kurzer Einsatz am Südostwall vorgesehen sein. Eichmann beabsichtigt, nach erfolgreichem Abschluss erwähnten Fußtrecks später noch weitere 50.000 Juden anzufordern, um das Endziel Ausräumung des ungarischen Raumes zu erreichen. Ich muss ihr sagen, dass es sachlich zum Teil stimmt. Aber die Zahl von 50.000 hat es nie gegeben. Es hat nur eine Zahl von 10.000 gegeben. Von welchem Datum ist es? 18. Oktober 1944. Also in der hohen Jahreszeit. Da sind 50.000 Juden nie zu Fuß gegangen. Wenn es genehm ist, wird alles aufgebauscht. Nachdem hier 50.000 marschieren sollten, das muss ich mal ausrechnen, wie lange das dauert. Das sind so Meldungen, die aus der Luft gegriffen sind. Lesen Sie, was Wislizeni über diese Sache schreibt. Selbst nach dem Erlass Himmlers gab Eichmann sich noch nicht zufrieden. Der Erlass verbot nämlich nur die Vernichtung der Juden. Also machte er sich daran, aus Budapest Juden als Arbeitskräfte für die KZs und für den Stellungsbau bei Wien zu rekrutieren. Er sieht auch wieder so aus, als ob ich mir schnell irgendwas aus den Fingern gesogen hätte. Hören Sie, was Standartenführer Kurt Becher bei einer Vernehmung zu diesem Punkt sagte. Herr Eichmann machte den letzten Versuch, den Befehl Himmlers mit dem Morden aufzuhören, zu durchbrechen. Versucht wurde, die Deportation der Juden auf dem Fußmarsch über Wien fortzusetzen. Dass das kein Arbeitseinsatz für die Schutzstellung war, ging daraus hervor, dass er Frauen und Kinder von 15 Jahren, ja von 13 Jahren an aufwärts und dass er die Greise mitnahm. Was sagt Becher? Oder sagt, dass ich entgegen dem Befehl des Reichsführers evakuiert habe? Und weiter diese Fußmärsche gemacht hätten. Das ist ja wahnsinnig. Und er erwähnt auch, dass hier Kinder sogar von 13 Jahren dabei waren. Das... Ich war nicht dabei gesessen, Herr Hauptmann. Die Richtlinien sind ausgegeben worden und... hat er geprüft, ob sie 13 Jahre alt gewesen sind. Dass ich gegen einen Befehl des Reichsführers gehandelt hätte, ist Wahnsinn, ist erlogen und charakterisiert die übrige Berichterstattung dieses Herrn. Becher sagt weiter, ich bin 3 Tage später zu Himmler nach Ostpreußen gefahren. Es wurde dort das Verbot des weiteren Abtransports durch Fußmarsch befohlen. Herr Eichmann wollte gegen den Befehl handeln. Also ist überhaupt unglaublich. Das ist die Krone aller Unglaublichkeiten. Es ist eigentlich gar nicht denkbar, dass dieser Mann SS-Standartenführer gewesen ist. Weiter sagt Becher, Herr Eichmann wollte damals die letzten 150.000 Juden aus Ungarn herausbringen. Das sind alles Vorstellungen, die mir rätselhaft sind. Dann hören Sie, was Dr. Kastner, den Sie ja aus dem Budapester Judenrat kennen, in seinem Buch unter der Überschrift schreibt, Kommandant von Auschwitz gegen den Fußmarsch. Am 16. November 1944 trafen hohe deutsche Gäste in Budapest ein. Der Chef der Waffen-SS, Generaloberst Jüttner, kam nach Budapest in der Begleitung des Kommandanten von Auschwitz, SS-Obersturmbannführer Höss. Auf der Strecke zwischen Wien und Budapest waren sie Augenzeugen des grauenvollen Fußmarsches. Die sich auf der Landstraße häufenden Leichen, die abgeplagten Menschen, machten auf die deutschen Herren einen höchst peinlichen Eindruck. Höss zeigte sich besonders empört. Er kam vom Hauptquartier Himmlers, wo er von der neuen Orientierung des Reichsführers in Kenntnis gesetzt worden war. Jüttner erteilte dem Judenkommando in Budapest den Befehl, den Fußmarsch sofort abzubrechen. Eichmann war momentan abwesend. Am 13. November hatte er die gegebenen Befehle dahin abgeändert, dass alle Kinder über 10 zu deportieren seien. Wir alarmierten Becher. Er rief in meiner Anwesenheit Eichmann an. Eichmann wollte zuerst nichts zugeben, leugnete den Befehl und sprach von Gräuelnachrichten. Becher hat schließlich gedroht, sich telegrafisch an Himmler zu wenden. Diese Drohung hat genützt. Eichmann hat den Befehl zurückgezogen. Bitte, davon weiß ich nichts. Kastner schreibt weiter. Am 21. November traf Eichmann wieder in Budapest ein und verfügte sofort, dass der Fußmarsch fortgesetzt werde. Er wollte seine Mitarbeiter, die den Stoppbefehl ausführten, zur Verantwortung ziehen. Eichmann fuhr fort: Ich brauche unbedingt 65.000 bis 70.000 ungarische Juden. Ich brauche noch mindestens 20.000 Schanzjuden für den Südostwall in der Ostmark. Im Reich schanzen ja auch deutsche Kinder und Greise. Überhaupt hat sich das Reich verpflichtet, keine weiteren Juden umzulegen. Deutschland hat den Tiefpunkt bereits überwunden und wird siegen. Eine neue Waffe ist in Vorbereitung. Also das Wort umlegen hier, das habe ich nicht gebraucht. Sind Ihnen die deutschen Kriegs- bzw. Militärgesetze bezüglich Ausführung von Befehlen bekannt? Sie meinen, Herr Hauptmann, zum Beispiel die Hager Landkriegsordnung und solche Sachen. Es gab doch bestimmt ein Militärstrafgesetz. Dem unterstanden wir nicht. Wir unterstanden der SS und Polizeigerichtsbarkeit. Der SS, ja. Der oberste Gerichtsherr war Himmler. Natürlich, der oberste war der Führer gewesen. Delegiert auf Himmler. Soweit es sich um SS und Polizei handelt. Sind Ihnen die Gesetze bezüglich der Ausführung von Befehlen bekannt? Gab es da eine Klausel über illegale Befehle? Illegale Befehle? Nein. Ja, aber ein illegaler Befehl auszuführen sei oder zu verweigern sei. Nein, solche, Herr Hauptmann, solche, wie ich immer sagen, solche Unterschiede, die wurden nicht einmal zur Sprache gebracht. Aber ein Untergeordneter, einen eklatant illegalen Befehl ausführt, trifft ihn dann nicht die Verantwortung? Ein Untergebener, Herr Hauptmann, kann gar keinen illegalen Befehl ausführen, während des Krieges schon gar nicht. Er kann nur eines, dem Befehlenden gehorchen. Wenn der Betreffende nicht gehorcht, kommt er vors Gericht, also SS oder Polizeigerichtsbarkeit oder Kriegsgericht bei der Truppe. Und gehorcht er und hat einem falschen Befehl Folge geleistet, muss der Befehlsgeber zur Rechenschaft gezogen werden. Was Sie machten, war doch höchstes Staatsgeheimnis. Da ich schon lange nicht mehr Geheimnisträger bin, bin ich also in keinster Weise mehr gebunden an den Eid. Infolgedessen besteht für mich in keiner Weise mehr irgendein Grund zur Aussageverweigerung. Sie verschweigen also nichts? Das muss ich aus innerlichen Motiven heraus ablehnen, weil ich auf dem Standpunkt stehe, dass dies einem feigen Retirieren gleichkommt. Sie beschönigen also auch nichts? Vor etwa 1,5 Jahren erfuhr ich, dass in gewissen Teilen der deutschen Jugend ein gewisser Schulddruck sich bemerkbar mache, gewisse Schuldkomplexe an diesem ganzen Geschehen. Das wurde mir zum Markstein. Ich bitte entgegennehmen zu wollen, dass ich von mir aus restlos bereit bin, alles, was ich vom Geschehen weiß, rückhaltlos von mir zu geben. Schon im Jänner dieses Jahres wurde mir gesagt, dass ich dieses Jahr vor Gericht stehen werde. Genauso, wie man mir sagte, dass ich das 56. Lebensjahr nicht überschreiten werde. Das eine ist bereits eingetreten und das andere, glaube ich, unverrückbar. Obgleich an meinen Händen kein Blut klebt, werde ich sicher der Beihilfe zum Mord schuldig gesprochen. Ich weiß, dass mir die Todesstrafe bevorsteht. Ich bitte auch gar nicht um Gnade, denn es steht mir nicht zu. Wenn es einen größeren Akt der Sühneleistung bedeutet, bin ich bereit, als abschreckendes Beispiel für alle Antisemiten dieser Erde mich selbst öffentlich zu erhängen. Man lasse mich vorher noch ein Buch über das Entsetzliche als Warnung und Abschreckung für die gegenwärtige und kommende Jugend schreiben. Darf ich, Herr Hauptmann, Ihnen diese Erklärung mitgeben für Ihre Akten? Der Prozess gegen Adolf Eichmann fand in Jerusalem statt. Er dauerte 7 Monate. Das Urteil wurde am 11. Dezember 1961 verkündet. Es lautete auf Tod. Ein halbes Jahr später wurde der Verurteilte gehängt, seine Leiche verbrannt, die Asche ins Meer gestreut. Keine Spur sollte übrig bleiben, seine Schuld aber unvergessen sein. Aus dem Testament Adolf Hitlers, das er wenige Stunden vor seinem Tod Ende April 1945 in seinem Berliner Bunker diktierte. Ich habe aber auch keinen Zweifel darüber gelassen, dass wenn die Völker Europas wieder nur als Aktienpakete dieser internationalen Geld- und Finanzverschwörer angesehen werden, dann auch dieses Volk mit zur Verantwortung gezogen wird, dass der eigentlich Schuldige an diesem mörderischen Ringen ist, das Judentum. Ich habe weiter keinen darüber im Unklaren gelassen, dass dieses Mal nicht nur Millionen Kinder von Europäern der arischen Völker verhungern werden, nicht nur Millionen erwachsener Männer den Tod erleiden und nicht nur Hunderttausende an Frauen und Kindern in den Städten verbrannt und zu Tode bombardiert werden dürften, ohne dass der eigentlich Schuldige, wenn auch durch humanere Mittel, seine Schuld zu büßen hat. 29. April 1945. Sie hörten Der Fall Ricardo Clement, Protokoll eines Verhörs von Jochen von Lang. Mit Burkhard Klausner als Adolf Hitler, Hans Kelmner als Jochen von Lang, Siegfried W. Kernen als Adolf Eichmann und Rolf Becker als Avner Less. Technische Realisierung Peter Kretschmann und Anja Hilbig. Regie Hans Rosenhauer. Produktion Norddeutscher Rundfunk 1988.